Abschnitt 12 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 12. Kapitel. Ich weiß nicht, wie lange ich mich in dem Zustand völligen Vergessens befand, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Allmählich erwachte ich wieder einigermaßen zum Bewusstsein und es stellte sich ein immer heftigeres, quälendes Schmerzgefühl in den Gliedern, ja, im ganzen Körper ein. Mir schauderte, durch mein Gehirn schoss der Gedanke: Das ist der Tod, das ist das Jenseits. Auf einmal erhob sich neben mir etwas Weißes und eine grämliche Stimme sagte: »Will einer der Herren mir gefälligst einen Tritt vor den Hintern geben?« Es war Balu. Wenigstens war es ein struppiger Schneemann mit Balus Stimme. Ich erhob mich, und wer schildert mein Erstaunen, als ich im Morgengrauen keine 20 Schritte von uns weg die Brettergebäude einer Poststation erblickte und dabei unter einem offenen Schuppen unsere Pferde noch mit Sattel und Zaum. Eine gewölbte Schneewehe zerbarst jetzt, aus der Ollendorf auftauchte, und alle drei saßen wir nun da und starrten die Gebäude an, ohne ein Wort zu sagen. Wir hatten auch in der Tat nichts zu sagen. Wir standen wie die Ochsen am Berge. Die ganze Situation war so peinlich lächerlich und demütigend, dass sie sich nicht in Worte fassen lässt. Die Freude unserer Herzen über unsere Rettung war vergiftet, ja fast zerstört. Nicht lange, so wurden wir immer verdrießlicher und mürrischer. Dann klopften wir, ärgerlich übereinander, ärgerlich über uns selber, ärgerlich über alles Mögliche, mit finsteren Blicken den Schnee von unseren Kleidern und warteten in ungeselligen Gänsemarsch zu unseren Gäulen hin, nahmen ihnen die Sättel ab und suchten im Posthause Obdach. Ich habe kaum eine Einzelheit dieses seltsamen und abgeschmackten Abenteuers übertrieben. Es trug sich fast genauso zu. Wir hatten uns wirklich in einer Schneewehe gelagert und hielten uns für hoffnungslos verloren, während sich keine 20 Schritte weit von uns ein bequemes Wirtshaus befand. Zwei ganze Stunden lang saßen wir im Posthause, jeder einzeln für sich in seine ärgerlichen Gedanken vertieft. Das Geheimnis war enthüllt, wir wussten jetzt ganz gut, warum die Pferde uns verlassen hatten. Sie waren gescheiter gewesen als wir, hatten sich ohne Zweifel schon nach wenigen Augenblicken unter dem schützenden Schuppen befunden, von dort aus jedenfalls alle unsere Bekenntnisse und Klagelieder mit angehört und sich nicht schlecht darüber gefreut. Nach dem Frühstück wurde uns besser zumute und die Lust am Leben kam bald zurück. Die Welt nahm sich wieder heiter aus und das Dasein war uns lieb und wert. Auf einmal überkam mich ein Gefühl des Unbehagens und der Unruhe. Es bohrte und nagte immer stärker an mir, ohne Unterlass. Ach, meine Wiedergeburt war nicht vollständig. Ich war zu keinem neuen Leben erwacht. Ich fühlte Lust zum Rauchen. Ich widerstand mit aller Kraft, aber das Fleisch war schwach. Einsam wanderte ich fort und kämpfte eine ganze Stunde lang mit mir selbst. Ich rief mir meine guten Vorsätze in Erinnerung und hielt mir selbst eine ausführliche Predigt voll überzeugender Kraft, voll schwerer Vorwürfe. Aber es war alles umsonst. Bald sah ich mich zwischen den Schneewehen herumschleichen und nach meiner weggeworfenen Pfeife suchen. Nach langem Forschen entdeckte ich sie endlich und verkroch mich, um mich im Verborgenen daran zu erfreuen. Eine gute Weile blieb ich in meinem Versteck hinter der Scheune und legte mir die Frage vor, wie mir wohl zumute sein würde, falls meine tapfereren, stärkeren, gesinnungstüchtigeren Kameraden mich in dieser meiner Erniedrigung betreffen sollten. Endlich zündete ich mir die Pfeife an, und kein menschliches Wesen kann sich niedriger und gemeiner vorkommen, als ich mir damals erschien. Ich schämte mich meiner eigenen erbärmlichen Gesellschaft. In fortwährender Angst vor Entdeckung kam ich auf den Gedanken, die andere Seite der Scheune könnte vielleicht etwas mehr Sicherheit bieten, und so schlich ich mich um die Ecke. Als ich mit brennender Pfeife um dieselbe bog, kam Ollendorf mit seiner Flasche an den Lippen um die andere Ecke, und zwischen uns saß, ohne uns zu bemerken, Balu, tief versunken in ein Spielchen Solitär mit seinen alten, fettigen Karten. Das hieß denn doch, die Abgeschmacktheit bis aufs Äußerste treiben. Wir schüttelten uns die Hände und gelobten uns, nie mehr von Umkehren und Beispielen für das heranwachsende Geschlecht zu reden. Unsere Poststation lag am Rande einer Wüste von 26 Meilen Länge. Hätten wir uns am Abend vorher derselben eine halbe Stunde früher genähert, so würden wir lautes Rufen und Pistolenschießen vernommen haben, denn man erwartete einige Schaftreiber mit ihren Herden, die sich rettungslos verirren mussten, falls sie nicht durch den Schall geleitet würden. Während unseres Aufenthalts auf der Station trafen drei von den Viehtreibern ganz erschöpft von ihren Irrfahrten ein, von zwei anderen aber hörte man nie wieder etwas. Rechtzeitig langten wir in Carson an, wo wir uns Erholung gönnten. Hierdurch, sowie durch die Vorbereitungen zu unserer Reise nach Esmeralda, wurden wir eine Woche festgehalten, was uns die Möglichkeit verschaffte, den Prozess zwischen Hyde und Morgan wegen des großen Erdrutsches herbeizuwohnen. Eine Episode, die noch heutzutage in Nevada berühmt ist. Nach den notwendigen einleitenden Worten will ich diese eigentümliche Angelegenheit ganz so erzählen, wie sie sich zutrug. Ende von Abschnitt 12.